Electric Kingdom. Ich habe mir Der Marsianer mit Matt Damon angeguckt. Ein Film, der ja von Filmkritikern und auch vom gemeinen Fußvolk mit Lob überhäuft wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den Film geguckt habe. Warum, das erzähle ich euch gleich. Erstmal kurz was zum Plot. Die meisten werden es schon anhand des Trailers erahnt haben. Matt Damon wird zurückgelassen auf dem Mars. Das Ganze kommt folgendermaßen zustande. Eine sechsköpfige Mars-Expeditionscrew gerät in einen Sandsturm. Und Matt Damon wird von einem umherfliegenden Teil, so ein Trümmerteil, wird er getroffen. Es sieht für die anderen fünf Astronauten so aus, als ob er das nicht überlebt hat. Die versuchen dann ihr eigenes Leben zu retten und düsen ab ins Weltall und lassen Matt Damon zurück auf dem Mars. Später stellt sich dann heraus, dass Matt Damon das Ganze doch überlebt hat und jetzt aber das Problem hat, dass er einfach nicht genügend Lebensmittel hat, um die Zeit auszusetzen, bis irgendwie ein Raumschiff wieder vorbeifliegen kann und ihn da wieder auf dem Mars einsammeln könnte. Jetzt muss also Matt Damon einen Weg finden, wie er auf dem Mars, auf dem ja eigentlich überhaupt nichts wächst, wie er da irgendwas zum Wachsen bringt. Er will da Kartoffeln anbauen, er muss irgendwie Wasser gewinnen und er muss vor allem Zeit totschlagen, denn es dauert eine ganze Weile, bis man von der Erde bis zum Mars fliegt, das werdet ihr wissen. Und ja, da begleitet man Matt Damon auf dieser Reise oder durch diese schwere Zeit. Was hat mir nicht an diesem Film gefallen? Also zuerst habe ich natürlich erstmal wieder mit Erschrecken erfahren müssen, dass ich diesen Film in 3D sehen muss. Und zunächst dachte ich mir so, okay, vielleicht habe ich ja Glück und es ist wie bei Gravity, dass 3D hier wirklich wichtig ist und dass man danach rausgeht und sagt, der Film hat wirklich gewonnen durch 3D. Das ist definitiv nicht der Fall. Man hat eigentlich nur verloren aus meiner Sicht, dass man sich diese scheiß Brille wieder aufsetzen muss, die mir tierisch auf die Nüsse gegangen ist. Aber so ist es halt. Dann finde ich, ist der Film viel zu lang. Also ich brauche gar nicht diese 2,5 Stunden. Aus meiner Sicht hätte man diesen Film wirklich auf 2 Stunden zusammenkürzen können und das hätte dann auch gereicht. Also dieses extra lange wieder mit 2,5 Stunden, um jetzt hier wieder unter Beweis zu stellen, dass das ein richtig toller Film ist. Denn ein guter Film muss ja auf jeden Fall mal 2,5 Stunden lang sein. Das scheint irgendwie so eine Regel zu sein in Hollywood, was mir tierisch auch auf die Nüsse geht, dass jeder Film exorbitant lang sein muss. Aus meiner Sicht kann ein Film auch mal wieder 80 Minuten sein, so wie früher. Also das hat mir auch nicht so gut gefallen. Dann ist es bei mir so, wenn ich einen Film wirklich gut finde, dann beschäftigt der mich am nächsten Tag irgendwie noch. Also dann denke ich ab und zu mal darüber nach, was da passiert ist und ja, irgendwie beschäftigt er mich halt am nächsten Tag noch. Das war jetzt hier nicht der Fall. Also der Film, ich kann nicht sagen, dass der besonders schlecht war oder so, aber ich glaube, in einem Jahr werde ich mich nicht mehr an diesen Film erinnern, weil er halt einfach, ja, weiß noch, Der Marsianer, ach ja, habe ich gesehen, ja, war ganz okay. So, das wird dann mein Fazit wahrscheinlich sein. Die Bilder sind natürlich hervorragend. Das sieht klasse aus, wenn sich da die Vögel im Weltraum bewegen, wie sie den Mars nachgestellt haben, ist klasse gemacht. Und auch insgesamt, der Film sieht einfach schön aus, das ist definitiv der Fall. Da gibt's auch überhaupt nichts in Frage zu stellen, das fand ich alles ganz klasse. Schauspielerisch muss ich ganz ehrlich sagen, Matt Damon hat mich jetzt auch nicht unbedingt als Schauspieler überzeugt. Ich ging natürlich so ein bisschen davon aus, als ich den Trailer gesehen habe, dass das so eine Art Kammerspiel werden könnte. Matt Damon 2 Stunden lang nur mit sich selbst beschäftigt, wir hören ständig Monologe. Und die Hoffnung war natürlich, dass die so großartig sind und dass Matt Damon schauspielerisch so überzeugt, dass man danach rausgeht und sagt, Mensch, also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht von Matt Damon. Aber es ist absolut kein Kammerspiel, das kann man nun wirklich nicht sagen. Ich kann da jetzt nicht detaillierter drauf eingehen, weil ich dann ein bisschen spoilern müsste, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Sonst war der Film auch sehr, sehr gut besetzt, muss man sagen, oder eigentlich sehr, sehr gut besetzt, unter anderem mit Jessica Chastain, die ja auch bei Interstellar mitgespielt hat, die fand ich auch nicht schlecht in diesem Film. Kate Mara mag ich natürlich seit House of Cards auch sehr, auch wenn sie mit Fantastic Four, glaube ich, einen kleinen Rückschlag erleiden musste. Jeff Daniels kennt man, der spielt da den NASA-Boss, auch der ist ganz okay gewesen. Ich mag Michael Pena, der mit dabei war, kann man auch nicht meckern. Sean Bean war mit dabei Und einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, den muss ich hier auch noch ganz kurz erwähnen, nämlich Donald Glover, aka Childish Gambino, kennt man natürlich von Community. Der war auch mit von der Partie und den finde ich immer großartig. Auch in diesem Film fand ich ihn großartig. Auch wenn ich diese Rolle, die er gespielt hat, er war so ein Nerd, leicht tapsig, aber wahnsinnig intelligent und so. Ich denke mir immer so, Donald Glover kann eigentlich noch mehr. Der kann auch so eine coole Sau spielen und so. Und diese tapsige Rolle, er hat sie super gespielt, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn er irgendwie auch mal so eine härtere Rolle hätte ausführen können. Das hätte mir, glaube ich, fast ein bisschen besser gefallen. Aber ich habe mich gefreut, als ich ihn entdeckt habe, dass er mit dabei ist. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also man kann direkt jetzt hier nicht richtig was aussetzen. Deswegen sage ich ja auch, der Film war keine Katastrophe oder so, aber er war unterm Strich deutlich weniger, als ich erwartet habe. Ich weiß jetzt hier nicht genau, warum die Kritiker alle diesen Film so abfeiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir fehlt da das gewisse Etwas, das dafür sorgt, dass ich zum Beispiel in 3-4 Jahren sage, Mensch, der Marsianer, den muss ich mir nochmal angucken. Ja, also hier ist nicht viel Substanz aus meiner Sicht. Die Dialoge sind nicht besonders geil, die Handlung ist nicht wahnsinnig überraschend oder so. Alles ist extrem vorhersehbar, also fast bis ins kleinste Detail habe ich immer wieder gedacht, okay, jetzt passiert wahrscheinlich das oder jetzt passiert wahrscheinlich das. Und genauso war es dann auch. Also auch da konnten sie mich jetzt nicht mit irgendwelchen Smurfs großartig überraschen. Ja, und klar, die Bilder sind hervorragend, die sie da produziert haben. Aber ja, mein Gott, gibt's halt auch andere Filme, auch mit schönen Bildern und vielleicht dann doch mit besseren schauspielerischen Leistungen. Also deswegen, ich glaube, dass ich hier irgendwie ein bisschen falsch liegen könnte, weil halt dieser Film durch die Bank weg als gut bewertet wird. Ich gebe diesem Film 6 von 10 Punkten. Gestern habe ich mir noch überlegt, ich gebe dem Film 7 von 10 Punkten. Das liegt daran, dass, wie gesagt, Metascore den mit 81 Punkten bewertet, die IMDb-User mit 8,3 von 10 möglichen Punkten. Habe ich mir gedacht, da kann ich jetzt hier nicht 6 geben, weil also das geht ja nicht. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie nicht richtig geschnallt oder war zu unaufmerksam. Aber ist nicht der Fall. Der Film ist nicht so gut, wie alle tun. Er ist halt einfach nur ein sehr durchschnittlicher oder ein leicht überdurchschnittlicher, ja, so kann man sagen, ein leicht überdurchschnittlicher Weltallfilm, so möchte ich ihn mal benennen. Und ich muss aber zugeben, eins muss ich hier an dieser Stelle zugeben, es gab einen Moment, da bin ich mal kurz weggenickert, für 10 Minuten bin ich mal eingepennt, aber es lag wirklich daran, dass der Film dann auch echt langweilig wurde. Also diese 2,5 Stunden Odyssee, die muss man eigentlich zusammenkürzen auf 2 Stunden, dann wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Ja. Unterm Strich würde ich euch empfehlen, diesen Film vielleicht dann später mal auf DVD oder bei iTunes zu gucken. Wer ein großer Fan von diesen tollen Weltraumbildern ist, der sollte sich diesen Film natürlich im Kino angucken, weil auf einer großen Leinwand kommt das natürlich nochmal viel geiler rüber, wenn man diese Bilder sieht, wenn man dann die Menschen im Weltraum sieht und wie sie da umherschweben. Ja, das ist, kann ich ja verraten an dieser Stelle, das wird passieren. Auch wie sie den Mars dann dargestellt haben, das sieht alles toll aus, aber es reicht für mich eigentlich nicht, um jetzt hier wirklich eine Empfehlung fürs Kino auszusprechen, weil der Rest des Films mich nicht so überzeugt hat. Ja, aber man kann sich diesen Film definitiv mal angucken. Aus meiner Sicht muss man das nicht im Kino tun. Vielleicht geht er einfach lieber in Ich bin wieder da, oder wie heißt er? Er ist wieder da, so heißt er. Da will ich nächste Woche rein. Ich hoffe, das klappt. Dann kann ich euch darüber ein bisschen was erzählen. Das war's. Bis dann.